Seid ihr noch alle da? Das ist zu leise! Bis dahin, ich kümmere nachher ein bisschen härtere Musik spielen, ja, ne? So richtig nach vorne. Soul.

Wir sind immer noch live auf Sunshine Live. Ja, ja, ja, ja. Wir brauchen jetzt ein bisschen Alarm! You're here because you know something. What you know you can't explain. But you feel it. You felt it your entire time. There's something wrong. You don't know what it is, but it's there. Like a splinter in your mind. Driving dryad. It is this feeling that he's brought you to me. Do you know what I'm talking about? Do you want to know? What it is. Wir sind heute Nacht live hier, Mellis, auf Sunshine Live. dieser Stelle möchte ich euch natürlich allen noch ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle reich beschenkt worden. Jetzt macht hier gleich euer Resident noch ein bisschen. Und ich habe mir überlegt, ich mache dann nachher nochmal so eine Dreiviertelstunde Stunde. Okay, riders, let's set them up. Riders ready. Watch the gate. Joe. Und jetzt für euch DJ Shark. Leute, wir sind gerade auf Sunshine Live hier aus der Dance Factory. Das klingt so leise bei euch. Morgan Dance Factory! hört man den DJ Shock schon raus. We'll be right back.

Motorola Mix Mission. Meine Lieben, wisst, das ist die Mellies Hymne! Das hast du falsch verstanden, das ist die Hymne von der Nature One. So, jetzt sind wir wieder live drauf auf Sunshine Live! Das heißt, wir müssen jetzt nochmal richtig Gas geben! Jetzt gleich mal ein bisschen mehr Power von euch. T-Shirt für euch! Ich habe extra auch ein paar kleine mitgebracht für die Mädels. Achtung! Achtung Leute, es ist so eine geile Platte, da geht es gleich richtig los. Ein bisschen mehr schreien! Elvis. Ich habe hier noch ein T-Shirt für euch!

Seid ihr soweit? Was willst du hören? Thank you.

I'm here to spread love all over the world.

Bye. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Shock out to Dance Factory!